Ja, um 10 Uhr stellen wir euch nämlich immer ein Parteiprogramm vor. Es sind ja nur noch 2 Tage bis zur Buta-Wahl, ne? Dementsprechend die letzte von den 5 großen Parteien. CDU. Die CSU. CSU. Ja, richtig. Gemeinsam für ein modernes Deutschland heißt das Wahlprogramm. Es hat 140 Seiten insgesamt. Und was da alles so drin steht, das fassen jetzt Jonas, Hanna und Eva für euch zusammen. In der Außenpolitik möchte die Union die transatlantischen Beziehungen ausbauen und sich zusammen mit den USA für Frieden, Freiheit und Sicherheit einsetzen. Die Vereinigten Nationen sollen durch Reformen entscheidungs- und handlungsfähiger gemacht werden. Die Union stellt sich hinter die NATO. Sie will die Bundeswehr modernisieren und aufstocken sowie bewaffnete Drohnen einsetzen. Die Christdemokraten betonen Deutschlands Verantwortung gegenüber Israel und sprechen sich für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung aus. In der EU setzen sie sich für ein gestärktes europäisches Parlament und ein europäisches Wahlrecht ein. Zudem wollen die Konservativen eine stärkere europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, europäische Streitkräfte, Frontex als echte Grenzpolizei und Küstenwache, digitale Einreisekontrollen und Europol als eine Art europäisches FBI sind dort nur einige Forderungen. In der Flüchtlingspolitik spricht sich die Union für ein reformiertes europäisches Asylsystem mit solidarischer Verteilung über die Mitgliedstaaten und Entscheidungszentren an den Außengrenzen aus. Beim Thema Bildung bekennt sich die CDU zum Föderalismus. So soll auch in Zukunft Bildung Ländersache bleiben. Allerdings soll auf europäischer Ebene ein einheitlicher gemeinsamer Rechtsrahmen für bestehende sowie zukünftige europäische Hochschulen geschaffen werden. Dadurch versprechen sich die Christdemokraten eine Verbesserung der Anerkennung der Abschlüsse und des Wissenschaftsaustauschs. Dieser soll auch weiterhin durch Erasmus Plus gefördert werden, weshalb der Mitteleinsatz dafür verdoppelt werden soll. Und auch das BAföG für Studierende soll weiter gefördert bzw. flexibilisiert werden. Wer nach dem Bachelor erst einmal arbeiten geht und dann erst einen Master erwirbt, soll nach einer elternunabhängigen Einkommens- und Vermögensprüfung künftig auch nach Vollendung des 35. Lebensjahres BAföG erhalten. Bei der Digitalisierung wollen die Christdemokraten viel, aber viel bleibt unscharf formuliert. So möchte man alles, was in der Verwaltung digitalisiert werden kann, auch digitalisieren. Zusätzlich sollen digitale Prozesse vereinheitlicht und so vereinfacht werden. Eine persönliche Brieftasche auf dem Smartphone soll für alle Verwaltungsgänge eingesetzt werden können. Auch das schnelle Internet soll kommen. Innerhalb von 4 Jahren soll ein flächendeckendes 5G-Netzwerk entstehen und in den nächsten 14 Jahren soll 15 Milliarden Euro für das Gigabit-Netz bereitgestellt werden. Daran, eine flächendeckende Mobilfunkanbindung bereitzustellen, arbeite man, Zitat, mit Hochdruck. Auch Polizei und Bundeswehr sollen neue technische Mittel nutzen können. KI soll bei der Verbrechensbekämpfung helfen und die Überwachung im öffentlichen Nahverkehr intelligenter machen. In diesem Sinne spricht sich die Union auch für den Einsatz von automatisierte Gesichtserkennung an öffentlichen Gefahrenorten wie Fußballstadien aus. Im Bereich Finanzen will die Union dafür sorgen, dass der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft wird. Kleinere und mittlere Einkommen will sie bei der Einkommensteuer entlasten. Die Union ist gegen die Vermögenssteuer und gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Das Elterngeld wollen sie stärken. Allgemein soll es möglich werden, dass Kindergeld, Elterngeld oder zum Beispiel auch Geburtsurkunden digital beantragt werden können. Die Union ist gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine Ausweitung der Hinzuverdienstregeln für junge Menschen bis 21 Jahre. Bei der Rente will die Union eine Doppelbesteuerung verhindern. Das Renteneintrittsalter soll bis 2030 auf 67 ansteigen. Für Selbstständige soll eine Altersvorsorgepflicht eingeführt werden. Um das Klima zu schützen, möchte die CDU bis 2045 die Treibhausgasneutralität durch neue Technologien und Innovationen erreichen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sollen die Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2030 um 65% gegenüber 1990 reduziert werden, 2040 um bis zu 88%. Für die Treibhausgasneutralität setzt die CDU auf den Emissionshandel. Dieser soll entstehende Mehrbelastungen durch gezielte Entlastungen bei Wohnen und Mobilität kompensieren. Außerdem fordern die Christdemokraten einen europäischen Emissionshandel mit einheitlichen Preisen und globaler Anschlussfähigkeit. Die Einnahmen aus diesem Emissionshandel sollen dann als Strombilligungen an BürgerInnen und Betriebe zurückgegeben werden. Für die Stromerzeugung will die CDU mit dem sogenannten Sonnenpaket den Ausbau von Photovoltaik fördern und die Genehmigungsverfahren schneller machen. Zudem soll Windkraft sowohl onshore als auch offshore ausgebaut und die notwendigen Stromtrassen gebaut werden. Beim Thema Kraftstoffe setzen die Christdemokraten vor allem auf Wasserstoff. Um die Wasserstoffstrategie umzusetzen, soll die nationale Wasserstoffagentur gestärkt, Innovationszyklen beschleunigt und der Aufbau eines europäischen Wasserstoffnetzwerkes gefördert werden. In der Landwirtschaft soll vorzugsweise der Ökolandbau weiter gefördert und Natur-, Klima-, Arten- und Moorschutzleistungen durch Kooperation und Anreize vorangetrieben werden. vorangetrieben werden. Abschließend noch ein kurzer Überblick über andere Themenfelder. Die Mieten in deutschen Städten sollen durch die Förderung des ländlichen Raumes und Neubauten stabilisiert werden. Um das Landleben attraktiver zu machen, sollen unter anderem 5000 neue Studienplätze in der Humanmedizin entstehen. Gleichzeitig soll sich die Landarztquote entsprechend erhöhen, um die medizinische Versorgung zu verbessern. Mietendeckel lehnt die Union ab. Die Minijobgrenze soll von 450 auf 550 Euro erhöht werden. Für unter 21-Jährige und für Schwangere soll Prostitution illegal gemacht werden. Die Christdemokraten setzen sich außerdem für den Erhalt christlicher Feier- und Ruhetage ein. Ja, vielen Dank an Jonas, Hanna und Eva für die Zusammenfassung. Alle bisherigen Wahlbeiträge, also hier diese Zusammenfassung der Parteiprogramme, findet ihr übrigens online auf campusradiokiel.de